machst das sehr gut, Link. Du bist unser Held. Hier hast du etwas Wasser des Lebens. Du solltest etwas davon trinken.